Hier eine kurze Zusammenfassung meiner Flugzeug- und Flughafenerfahrungen. Ahoi, liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Sambadels und heiße euch zu meinem Mentally Challenge Prodigy Monologies herzlich willkommen. Flugzeuge und Flughäfen dieser Welt. Meine schnellen Erfahrungen. Ich bin in Griechenland auf der kleinsten Landebahn gelandet. Das einzige, was noch kleiner war, war der Abflugwartebereich. Und ich habe dort das teuerste Mineral der ganzen Welt getrunken. Auf der Heimreise musste das Flugzeug wegen eines starken Gewitters mehrere Stunden in der Luft kreisen. Langsam begannen die Kinder zu quengeln und dann auch die Erwachsenen. Und schließlich meinte der Pilot, ein Flugzeug hat es bereits geschafft. Wir riskieren das jetzt einfach. Und nachdem wir überraschend doch gelandet waren und die Kinder lauter schrien und auch die Erwachsenen immer lauter wurden, kamen wir darauf, dass die Bodencrew wohl keine Lust hatte, bei Regen vor die Tür zu gehen, um unser Gepäck zu holen. Dafür gab es dann auch keine Taxis und öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Doch warum rege ich mich darüber überhaupt so auf? Eine Freundin von mir aus Chile musste einmal so lange auf ihr Gepäck warten, dass sie mit dem Geld, das sie von der Fluggesellschaft bekommen hat, ihren ganzen Kleiderschrank neu befüllen konnte. In Vancouver, Kanada, schaffte es die Lufthansa nicht, ihren Check-in-Computer hochzufahren. Und dort kann man außerdem Tortillas um 12 Euro kaufen, die dann 3 Stück Fleisch in sich bergen. Na gut, aber man kann sich mit den Kanadiern streiten und dann bekommt man 2 Tortillas und Pommes dazu. Ist aber immer noch irgendwie sehr teuer. In Wien hat beim Check-in noch nie jemand kontrolliert, in Dubai muss man relativ lange suchen, bis man irgendwo ein Klosett mit Wasserspülung findet und in Mexico City gibt es mitten im Raum beim Check-out einen roten Knopf. Es ist ein unglaublich tolles Gefühl, wenn du von einem Polizisten gezwungen wirst, in einem Raum mit Menschenmassen auf einen roten Knopf zu drücken. Dieser Knopf dient der Gleichberechtigung, denn wenn er auslöst, wirst du kontrolliert und wenn er nicht auslöst, wirst du nicht kontrolliert. Wenn du das allerdings nicht weißt, ist es schon ein sehr mulmiges Gefühl, einfach auf einen roten Knopf zu drücken. Ich dachte schon, die verhaften mich. In Bali sieht man das mit den Abflugzeiten und der Arbeitseffizienz nicht ganz so genau. Deswegen kommt es hin und wieder zur Bildung von etwas längeren Schlangen. Die erste Schlange endete auf der Straße, die zweite in einem Restaurant und die dritte auf einer Toilette. In Side, Türkei, spielen die Touristen bei ihrer Ankunft immer wieder das beliebte Spiel Suche unter 100 Schildern deine Reiseveranstalter, der dich dann ins Auto lädt und bei dem All-Inclusive-Club wieder ablädt. Da sollte man echt nüchtern sein, dass man den richtigen Veranstalter erwischt. Und apropos Alkohol, egal in welchem Land ihr seid, der harte Alkohol ist im Duty-Free-Shop trotz Steuervergünstigung immer noch teurer als in deutschsprachigen Ländern. Warum? Weil er hier so beliebt ist. Es lebe der Alkoholismus! Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Sambadels findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont!